Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 359. Die Besten werden ausrangiert. Themen heute: Android Emojis vor dem Ende, Sorgenkind Google Play Music App. Einen kleinen Tipp gibt's auch noch für Umgang mit Android Apps, wie man viele Probleme ganz einfach durch einen Trick behebt. Und natürlich viele News. Naja, viele News halt. Und community-mäßig gibt's eigentlich gar nichts. Aber ich habe trotzdem noch ein kleines Anliegen, das ich dann bei dem Teil loswerden möchte. Und natürlich die App der Woche wieder. So, jetzt gucken wir mal. Android-Emojis vor dem Ende. Ich kann's ja kaum glauben, diese süßen Blobs, die es da gibt, ja, Blobs werden die so halt im Allgemeinen genannt, weil die halt so aussehen wie so ein paar Tropfen, ja, die sind cool, die sind geschlechtsfrei, die sind nicht belastet durch irgendetwas, die sind einfach, das sind einfach Emojis, ja, passend für jeden eigentlich. Die sehen meiner Meinung nach schön aus und die sollen weg. Warum? Das ist eine gute Frage. Warum denn wohl? Android O zeigt die langweiligen, ganz stinknormalen runden Emojis. Ja, schon der Sprung von 4.4 auf 7.0 war meiner Meinung nach nicht so glücklich, aber war noch akzeptabel. Nur, also die Android O Emojis sehen jetzt einfach aus, naja, wie iOS-Emojis, ja, von der Form her, nicht vom Ausdruck her, das wäre viel zu schön, ne? Aber sie verlieren komplett ihren Flair. Diese Emojis, diese Blobs, die haben Android ausgemacht bei der Kommunikation, ja. Jetzt ist das wohl bald vorbei. Ich hoffe, dass die Entwickler noch ein Einsehen haben, die Blobs doch nicht verschwinden lassen, denn in der Android-Szene hat das überhaupt nicht gut, ist überhaupt nicht gut angekommen. Ein weiterer Streitpunkt, wo sogar The Verge es sich entsetzt zeigt, sind zum Beispiel die Hasen. Ja, es gibt ja zwei Bunny-Emojis. Ja, also ich weiß nicht, wie man das schöne Hasen-Emoji so verunstalten kann. Während das Gesicht, naja, noch aussieht, ja, wie ein Hamster, Hasenkreuzung, ja, sieht das Gesamtansicht, also wo der da sitzt, ja, so aus wie ein Hund mit Hasenhamsterkopf. Was ist da nur los? Ja. Und entsprechend auch die Kommentare fallen da aus, it gets worse. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, ja. Ich bin entsetzt und ich hoffe, dass es sich noch reguliert oder dass man zumindest den Android Emoji, das Android Emoji Set umschalten kann. Das wäre vielleicht doch mal was in der Entwicklung. Aber um grundsätzlich mal ein Problem aufzufassen, das hatte ich schon mal kritisiert, aber jetzt wird's wirklich dringend und jetzt wird's auch richtig lächerlich, was da abgeht. Das ganze Problem liegt darin, dass man keinen, ja, OS-weiten Einfluss haben kann auf diese Emojis. Diese Emojis sind jetzt OS-weit integriert in das System. Das ist schon seit einiger Zeit so, also nicht erst jetzt seit den letzten paar Android-Versionen, sondern es ist schon eine ganze Zeit lang so. Am Anfang wurde das gefeiert, ja, weil man systemweit die gleichen Emojis hat, ja. Das hat sich dann schnell in Luft aufgelöst, dieser Vorteil, weil es halt doch immer wieder einige Apps gibt, die eigene Emoji-Sets verwenden. Die sehen dann ganz anders aus in dieser App als die Android-Emojis. Ja. Und das gab dann halt mehr Verwirrung. Ja. Jetzt allerdings muss ich sagen, ist dieses System nicht nur kritikfähig, sondern es ist komplett überflüssig geworden. Ich möchte ein Aus, ein Emoji-System aus dem OS, aus dem festen OS rausgenommen sehen. So, dass man sich zum Beispiel Emoji-Set auch herunterladen kann, installieren kann, die dann systemweit gelten. Für einem selbst. Fertig. Wenn die diese hässlichen, runden Drecks-Emojis haben wollten, oder dieser Hamsterhase, ja, ist es denen ihre Sache. Ja, okay, gut, wunderbar. Ich will meine anderen Emojis. Ich will diese Plops haben. Ja. Ja, jetzt seht ihr mal, manchmal ist es wirklich so, ich sage ja immer, ja gut, man muss sich halt damit arrangieren, ja. Aber bei manchen Sachen ist es eben so, gerade wenn es um Design geht, um Aussehen, so, ist es eben nicht mehr cool. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt auf Android O verzichten wegen den Emojis? Das will ich natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite, diese hässlichen Emojis möchte ich nicht in meinen Messages haben. Ja. Und somit hoffe ich, dass es irgendwie eine Lösung gibt, ja, ohne das Gerät zu routen natürlich, dieses Emoji-Set zu überspielen, ja, also über durch eine App beispielsweise zu ersetzen, ja. Aber bisher ist das eben so nicht möglich. Wenn ich zum Beispiel die Android-Tastatur aufrufe, dann sind diese Emojis halt eben in dieser Tastatur und das sind die Android-Emojis und ich habe keine Möglichkeit, diese Emojis zu ändern. Und wenn mir da dann diese komischen, hässlichen, runden Mistdinger angezeigt werden, ja, dann werde ich richtig böse. Ja, was soll denn der Mist? Ich will meine Plops. Hat mich ja, wie gesagt, schon genervt, dass die Android 4.4 Emojis dahingehend geändert wurden, aber gut. Die Änderungen waren zumindest mal nicht so extrem. Aber das, was jetzt hier ist, das ist ein komplett neues Aussehen. Alles anders. Und natürlich auch das allgemeine, ständig immer wiederkehrende Problem. Ja. Diese Emojis sind, weil die eben im System integriert sind, nur für Android oder so. Alle anderen, die zum Beispiel noch Android 7 haben oder alle anderen Versionen vorher, sehen ganz andere Emojis. Vom Stil her. Weil diese eben nicht in den alten Systemen integriert sind. Da wäre ja ein Firmware-Update notwendig, das ja nicht mehr ausgeliefert wird. Ne? Und somit muss ich sagen, ist in jeder Version, jedes Mal, wenn die Emojis geändert werden, ja, verschieben sich da ganze Interpretationen, weil die sehen echt anders aus. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, als diese Android 4.4 Emojis, ja, umgestellt wurden auf die neuen und bei Android 7.0 sieht man es deutlich. Die Ausdrucksweisen dieser Emojis sind andere wie die Emojis von vorher. Die schöneren Blobs also noch. Ja. Und wenn man jetzt jemand eben ein Emoji schickt und das sieht anders aus, das hat eine andere Bedeutung, dann kann man manchmal richtig in Erklärungsnot kommen. Ihr findet es witzig, ihr lacht darüber. Es ist tatsächlich so. Leute, wenn ihr eine Diskussion habt mit jemand, ja, und ihr setzt ein falsches Emoji, kann das wirklich eine Aussage sein, ja, und jemand kann sich beleidigt fühlen, missverstanden fühlen, ja, und so weiter. Das ist so. Übrigens, Emojis sind auch rechtlich bindend, ja, das bedeutet, das wurde jetzt sowohl vom Bundesverfassungsgericht, war das Bundesverfassungsgericht? Ich glaube ja. Er hat sich mit irgendwelchen Messages befasst, ja, wo ein Emoji gesetzt wurde, ja, das beleidigend war. Und das ist in der Tat so. Also man kann jemand offiziell rechtlich mit Emojis beleidigen. Ja, und damit hat es auch eine rechtliche Relevanz. In Israel wurde jetzt die Woche ein Urteil gefällt. Da hat jemand auf eine Anzeige für einen Häuserverkauf sich gemeldet und hat mit den Emojis suggeriert, dass er festes Interesse an diesem Haus hat und auch quasi sich entschlossen hat, das Haus zu kaufen. Ja, das Gericht hat entschieden, ja, Emojis können eine Willenserklärung sein und derjenige muss 2000 Euro umgerechnet Entschädigung zahlen bei als Schadensersatz, weil er eben das Haus dann doch nicht genommen hat. Also nichts mit lustig, uninteressant, egal, ja, Emojis sind wichtig. Und was für eine Tragweite das hat, das habe ich schon mal gesagt, die Kommunikation im 21. Jahrhundert, gerade bei den jungen Leuten, laufen eigentlich hauptsächlich über Emojis. Und ich bin auch der Auffassung, dass das gar nicht so schlecht ist, weil wie will man denn Gefühle vermitteln? Ich habe es auch schon mal gesagt, ja, wenn ich zum Beispiel zu jemand sage Arsch, ja, dann ist das eine handfeste Beleidigung, ja. Also das heißt, wenn ich mit meinen Kumpels rumhocke und sage, du Arsch, ja, dann kann das entweder sein, du Arsch und vom Ausdruck, vom Gefühl her gleich, dass ich ihn vom Sockel hau, ja, und dann weiß er, okay, das war jetzt ernst gemeint, ja, oder ich grinse den an oder sag so nebenbei mit der Betonung, ach du Arsch, ja, mit einem Lächeln im Gesicht und so weiter, ja, und dann ist es eben nicht schlimm, dann ist es ja, vielleicht nicht gerade die feine Art, aber ja, dann lacht man eben drüber. Ja. Das gibt's aber nicht, wenn man jemand was schreibt. Deswegen braucht man Emojis, um demjenigen zu vermitteln, was für in welcher Art von Stimmung man das eben sagt. Ja. Und man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das zählt auch für die Emojis. Ja. Wenn ich schlecht drauf bin, brauche ich nur ein weinendes Emoji zu schicken, dann werden keine weiteren Fragen mehr gestellt, dann ist alles klar. Ja. Soll ich das mal erklären? Ja. Naja. Gut, also wie auch immer, Sinn oder Unsinn von Emojis, wer es unsinnig findet, der wird sich auch darüber nicht weiter beschweren, der wird es nicht weiter schlimm finden. Die Leute, die allerdings Emojis sehr stark nutzen, wie ich mit meinen Bekannten beispielsweise, die werden das jetzt als mittlere Katastrophe sehen. Mittlere Katastrophe. Ja. Alleine, was ich hier schon wieder sehe, ich hier 3, 4 abgebildete Emojis, ja. Und da kann ich euch sagen, die interpretiere ich, also zumindest zwei davon, eins auf jeden Fall interpretiere ich ganz anders. Ja, bei Android O wie oder als bei Android 7.0. Ja, also wenn ich das mal so, seht ihr, jetzt wird es nämlich schwierig, wie sag ich euch Gefühle? Ja, bei dem anderen ist es eben so ein niederschmetterndes Halbresignation, ja, oder resignierender Gesichtsausdruck, so ein ja. Und bei dem anderen ist es mehr, da fängt gleich an zu heulen. Also komplett anders. Egal. Nein, ihm nicht egal. Wenn diese Emojis kommen, ja, was soll ich denn da machen? Ich will die nicht nutzen. Ich will die definitiv nicht nutzen. Diese runden Apple Standard-Blocks. Aber jeder, hundertprozentig, ja, und das wird auch hier gleich geschrieben, die sehen anders aus und sind eben auch wieder nicht kompatibel zu dem, was Apple bietet. Die sehen zwar in etwa so aus wie die Apple Emojis, aber eben nur in etwa. Das heißt, es gibt wieder da Missverständnis. Wenn ich mir die jetzt mal angucke, ja, ich höre allein das zweite. Das zweite Emoji in der Liste, das könnt ihr euch durchklicken hier, ja. Also das ist unglaublich, wenn mir jemand von Apple, der ein iPhone hat, gut, wird bei mir nicht passieren, aber trotzdem, wenn, ja, wenn euch jemand ein Emoji schickt, dieses richtig mit das breites Grinsen, ja, freudig, mit zunen Augen, ja, so, ja, dann kommt es bei euch rüber, als ob der böse auf sich zornig und sich die Zähne man nennt es Zähne blickt. Ja, so. Ja. So sieht es aus. Absolut unglaublich. Und das ist jetzt auf einen Blick, was mir jetzt auffällt. Ja. Das wird unfassbar werden. Das wird unfassbar werden. Ich kann es nicht verstehen. Ja, also eben nicht nur, dass man sich von den schönen Standard Android Blobs verabschiedet. Nein, jetzt macht man etwas, das aussieht, als ob man unbedingt so kompatibel zu Apple sein will und dann sofort wieder verbockt bei einem Emoji. Sofort wieder verbockt. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich gucke jetzt gerade noch weiter. Von den Kuss-Emojis will ich erst gar nicht reden. Ja. Die sehen aus, als ob jemand eine 3 auf den Mund gemalt gekriegt hat. Von Kussmund kann da gar nicht mehr die Rede sein. Ne? Ja, ich bleib mal noch bei dabei, ja, weil das ist äußerst interessant hier. Gut, der Reißverschluss, das sieht noch einigermaßen okay aus. Ja, damit, das ist also, naja. Es ist echt traurig. Wirklich traurig, was da los ist. Ja, oder das Emoji, wo dann wirklich steht für Zähneknirschen, also so ein böser, ja. Das sieht dann natürlich auf iOS ganz anders aus, mehr so, als ob man, schon so eine Mischung zwischen traurig und so ist. Ja, also traurig und böse gleichzeitig. Ne? Naja. Ich werd wahnsinnig. Die Katzen-Emojis, die sehen aus jetzt wie Tiger. Kann man vergessen. In den Dreckeimer werfen. Ja. Schrott. Das sind keine Katzen mehr. Das ist nur noch Mist. Die kann ich unmöglich jemandem schicken. Das ist Katzen-Emojis, ist eines von meinen wichtigsten Emojis, die ich verschicke. Ja, von den anderen Figuren möchte ich gar nicht sprechen, die danach gekommen sind. Für jeden Hautton gibt's ein eigenes Emoji, vollkommener Dreckschwachsinn, ja, idiotisch. Aber gut, das sind ja die Optionalen. Da können die ehrlich gesagt machen, was sie wollen. Ja, ist mir scheißegal. Ja, da können die von mir aus, was weiß ich. Nein, ich sag's jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe. Schon wird hier der Podcast noch oder der Netcast noch eingestuft als Adults. Ja. Die können von mir aus machen, was sie wollen, ist mir egal. Aber die Standard-Emojis müssen die Blobs bleiben. Ja, das ist Android. Schon seit vielen Jahren und somit vergeudet man ein Aushängeschild. So, genug von den Emojis jetzt. Nein, da werde ich mich noch öfters drüber aufregen, kann ich euch schon mal sagen. Ja, sehe ich nämlich nicht ein. Ja, was tun? Vielleicht den Entwicklern schreiben? Ja gut, können eigentlich nur die Leute, die schon eine Android O Beta haben und dann eben ein Feedback abgeben. Ansonsten wird das Feedback wohl in die falsche Ecke gesteckt werden, ja. Also man weiß schon, wie man verhindert, dass ein zu großer Aufschrei passiert. Ich hoffe, dass das, was durch verschiedene Tech-Seiten ging, Android-Seiten, ja, hoffe ich, dass das ein bisschen bei Google auch ankommt. Die sind nämlich alle ganz und gar nicht begeistert von diesen neuen Emojis und vielleicht hilft es ja. Ja, Sorgenkind Google Play Music App. Also Google Play Music ist ja schon ziemlich lange auf Android vertreten. Ganz am Anfang war das mal, ich weiß nicht, da könnt ihr euch bestimmt nicht mehr dran erinnern, sondern ganz frühen Versionen, da war das noch ein bisschen anders, dieser Player. Also, das ist ein bisschen ganz anders. Und dann wurde ja das Ganze auf Google Music umgestellt. Und dann kam auch diese Play Music App langsam. Und die hat sich seitdem natürlich sehr stark weiterentwickelt. Vor allem hinsichtlich Cloud-Musik, ja, und so weiter. Aber was man wohl hier getrost sagen kann, sie ist ein riesiger Haufen an Funktionen geworden, der aus allen Nähten platzt. Und ich meine das jetzt nicht, eigentlich nicht zum im Sinne von die Größe. Ja, die Größe spielt natürlich auch eine Rolle. Also die Größe der App im Speicher ist also phänomenal. Aber das meine ich gar nicht. Für moderne Smartphones ist das wohl kaum ein Problem. Sondern diese Fülle an Funktionen sind, die wirken dahin geklatscht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein riesiges Durcheinander und die App ist auch nicht ganz so von der Performance her, wie man das vielleicht gerne hätte. Ja, klar, am Pixel zum Beispiel läuft die natürlich gut. Da gibt's nichts dran zu mäkeln. Ja, allerdings selbst da ist mir negativ aufgefallen die Startzeit. Also wenn man auf das Eigen drückt, bis dann tatsächlich die App geladen ist, das ist schon also beachtlich, ja. Nicht, dass es jetzt übermäßig lang wäre, aber so 1-2 Sekunden kann es schon mal dauern und das auf dem Pixel. Ja. Gut, wenn das einzige Problem wäre, wäre es ja gut. Ja, aber trotzdem, dass es überarbeitet wurde optisch, finde ich, ist es sehr, sehr unübersichtlich. Bis man da mal zu seinen eigentlichen Sachen kommt, da muss man doch schon einige Schritte machen. Ja, zum Beispiel, ich möchte nur meine Playlist aufrufen. Dann kriege ich erstmal den Homescreen. Dann muss ich auf den Button drücken, für das Menü zu öffnen. Dort in Music Library reingehen. Dann oben die Playlists auswählen. Und dann sehe ich meine Playlists hier aufgelistet, natürlich nicht in der Listenform, sondern mit jeweils 4 Covern. Ja, das heißt, ich sehe hier auf meinem Screen maximal 4 Playlists gleichzeitig. Ja, wenn man 30, 40, 50 Playlists hat, manche haben auch hunderte von Playlists, ja, dann ja, viel Spaß beim Suchen, ne? Die Suchfunktionen, ja, denkt man immer, die sind alle so super, weil ich meine, ist ja Google, ist ja Suche, ne? Gehen wir an, wenn ihr Music All Access habt, also diese Flatrate da, ja, dann geht mal in die 3 Fragezeichen. So, dann wählt mal als, also wenn ihr dann oben in die Suche die 3, dann Fragezeichen, 3 Fragezeichen, dann seht ihr eine, in diesem Suchergebnis, also Artists, Albums, Songs, Radio Stations, Playlists, ja, und dort könnt ihr das dann auswählen, ja, so. Also gehe ich mal auf Artists. Die 3 Fragezeichen. So. So, und dann könnt ihr mal schauen, ich kann es kaum fassen, ja, was für ein Durcheinander das ist. Da kommen zuerst mal oben die Top-Songs. Statt die Alben. Ja, die Top-Songs. Gut. Das sind also einzelne Tracks von den jeweiligen Hörspielen. Einzelne Tracks, besonders sinnvoll. Ja. Gut, dann kommt auf einmal so All Albums. Ja, was natürlich nicht alle Alben sind, sondern wiederum nur 4 Alben maximal auf dem Bildschirm, beim Pixel XL. Okay, aber die möchte ich haben, also klicke ich da drauf, dann steht nach All Albums steht 93, ja, 93 more. Okay, also drücke ich da drauf. So. Und jetzt denkt man, man hat dieses. Ja, nein, es sind erstmal noch Folgen von den 3 Fragezeichen Kids dabei. Die meine ich ja gar nicht. Das ist der Interpret, die 3 Fragezeichen Kids und eben nicht der Interpret, die 3 Fragezeichen. Dann sind diese Dinger noch nicht mal geordnet. Ich weiß nicht, was in die da gefahren ist. Die sind nicht geordnet. Es ist alles durcheinander. Es ist unmöglich, was zu finden, ja. Es gibt 184 Folgen von die 3 Fragezeichen, sind aber nicht alle verfügbar, bei weitem nicht alle. Ja, es sind 93 Alben, plus die Fehler-Alben, die da drin sind von den 3 Fragezeichen Kids. Und dann seht ihr die Nummer 84, die 186, die 185, dann kommt die 175, dann kommt die 172, dann kommt die 173, dann kommt die 181, die 178 und so weiter. Alles durcheinander. Was ist denn das? Noch nicht einmal die Alben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Noch nicht mal das wird gemacht. Ja? Wenn die Google Plus App sich nicht so gut, Google Music App sich nicht so gut integrieren würde, ja, dann wäre wahrscheinlich auch, ist gar keine Frage mehr, dass ich das Teil nicht nutzen kann mehr. Ja? Aber sie tut sich natürlich so gut integrieren ins Smartphone, da passt alles zusammen, so dass es gar nicht schlecht ist und man akzeptiert's auch, ja. Aber auch bei Android Central hat man sich darüber Gedanken gemacht. Die haben natürlich ganz andere Probleme, wie ich das jetzt gesagt habe. Wundert mich, dass da keiner diese Suchfunktion hier kritisiert. Ja. Wahrscheinlich fällt es bei den normalen Alben, Musikveröffentlichungen von Interpreten eben nicht so sehr auf, wenn mal ein älteres Album vor dem neueren Album kommt. Ja. Ist nicht ganz so wild, denkt man zumindest, aber wenn ich zum Beispiel auf ersten Blick sehen will, was ist das neueste Album von Perfume, ja, kann ich vergessen, das kann das erste sein, das kann auch das letzte sein der Liste, ja, pff, keine Ahnung. Ja. Aber da wird zum Beispiel vor allem das Device-Limit kritisiert, nicht, dass es eins gibt, sondern dass verschiedene Geräte mehr als eine Autorisierung fordern und dass man sogar mit dem Chromebook ganz schnell ausgeschlossen werden kann aus seinem Play Music Account, weil das nämlich bei jedem neuen Aufsetzen des Chromebooks wieder neue Autorisation fordert. Man kann aber nicht jede Autorisation sofort wegmachen, das heißt, man kann es schon wegmachen, aber das zählt nicht, ja, man kann nur so und so viel Deautorisationen machen, ja, pro Jahr, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es sind 10, wenn ich es richtig weiß, ja, und dann muss man quasi ein Jahr wieder warten, bis man wieder ein Gerät deautorisieren kann oder ein neues Gerät hinzufügen kann, so, ja, Deautorisation geht, aber man kann dann trotzdem keins hinzufügen mehr. Also wenn ihr voll habt, alle 10 Geräte ausgereizt habt, dann könnt ihr nicht einfach hingehen, eins löschen und dann gleich wieder ein neues reinmachen. Das dauert dann, ja, ich glaube ein Jahr oder sowas, ne, bis ihr das machen könnt. Und somit sind viele schon, haben sich viele schon ausgesperrt aus ihrer Bibliothek, weil eben solche unnötigen Autorisierungen auch tatsächlich vorliegen. Selbst Google macht es mit der Web Extension und dem Music Manager. Also wenn ihr die Web Extension in eurem Browser habt, ja, dann wird das autorisiert. Und wenn ihr dann den Music Manager installiert, um auch mit dem Music Manager zum Beispiel automatisch Songs hochzuladen, dass ihr auf eurer Festplatte habt, dann muss der sich auch nochmal autorisieren. Also zwei Autorisationen für ein Gerät, für einen Computer. Ja. Wie gesagt, bei Chromebooks noch schlimmer. Dann sind ja auch die anderen Geräte, Android TVs, ja, Android Wear Watches, Android Wear 2.0 Watches, die sind auch separat, tun die sich auch nochmal autorisieren und so langsam wird's eng mit den 10. Früher war das kein Problem, da haben gesagt, ja gut, ich habe ja nicht jeden Tag ein neues Handy, ja, alles klar, kein Problem, ne? Aber jetzt mittlerweile wird's knapp, weil so viele Geräte, so viele Programme, ja, jeweils eine Autorisation anfordern, ja, ruckzuck hat man seine 10 Autorisationen voll und dann war's das, ne? Tja. Also das ist ein Problem. Weiteres Manko an der Google, an dieser Google Play App, da muss ich sagen, wundert mich, dass es so lange gedauert hat, bis es auch noch mal jemand stört. Ich habe mich ja gar nicht getraut, das zu sagen, ja, dass mich das stört. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr habt ja 50.000 Songs könnt ihr kostenlos hochladen in eure Musikbibliothek, damit ihr die dann auch von überall her hören könnt, ja, also über die Cloud und auch Ja? So über die einzelnen Geräte. Das ist schon äußerst nützlich, super, mache ich grundsätzlich, ja, wobei ich hole mir ja sonst keine Songs mehr, weil ich ja die Flatrate habe und dann läuft alles über diese Bibliothek, aber trotzdem, ich habe ja noch ein paar alte Aufnahmen oder wenn ich mal auf einer Anime-Messe mir eine neue J-Pop oder Anime-Musik Soundtrack CD hole, die von der Google Play Music noch niemals was gehört hat, dann wird die natürlich auch überspielt in die Google Play Library. So, dafür habt ihr 50.000 Songs. Aber ihr könnt das nicht über euer Smartphone machen. Ich meine, hey, Google hat uns gesagt, Mobile First, Zeitalter des PCs ist abgelaufen, alles läuft über Smartphones und Tablets, ja, man braucht keinen Computer mehr. Ja, also man braucht zumindest laut Ansicht von Google wenigstens den Computer, wenn man ein Lied hochladen möchte. Das geht nämlich nicht von der vom Smartphone aus, von der Smartphone-App aus. Warum denn? Was soll denn das? Also ich so ganz verstehe ich das natürlich nicht. Ja? Ich meine, gut, man kann sich fragen, ja, warum sollte man das machen? Man muss ja auch irgendwie die Lieder auf das Handy kriegen, ja. Ja, gut, ich kann aber auch zum Beispiel von verschiedenen Anbietern MP3s legal kaufen, ja, und die herunterladen aufs Handy. Dann habe ich die im Handy. Wie kriege ich die jetzt in Google Play Music? Genau, ich muss die dann auf den Computer übertragen, von dort aus dann hochschicken, ja. Oder die gleich am Computer übertragen, aber das ist eben nicht das, was man versteht unter das Zeitalter des Smartphones und Tablets, ja, Computer obsolet, ja, von wegen, ne? Und ich meine, immerhin, Google propagiert das ja, ist schon erbärmlich, dass das dann in dieser App nicht geht, keine Ahnung, warum, aber das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, warum. Ich habe das Problem jetzt schon mehrfach, hatte ich das jetzt schon, dass ich in dieser Situation war und dann ist es ein Riesen-Act, das so zu tun. Mal davon abgesehen, dass es den Music Manager immer noch nicht unter Linux gibt, das heißt, ich muss über die Web-Extension gehen vom Browser, das ist eine Katastrophe. Wenn ihr die aktiviert, scannt ihr eure gesamte Platte nach Musik, zeigt ihr euch aber nicht an. Also dann müsst ihr trotzdem noch das manuell dann hochladen, wenn ihr das explizit aktiviert hat, automatisch hochladen und, ja, aber ihr merkt es, wenn ihr den Browser starten, auf die Google Play Music Seite gehen, dann rödelt die Platte ohne Ende vor sich hin, ja, und dann scannt ihr eure Platte ab. Ja, auch nicht unbedingt das, was man haben will, vor allem, weil es die Performance runterzieht in dem Moment. Ich will doch nur, ich weiß doch, dieses Lied möchte ich hochladen. Ich weiß, ich habe alles ausgeschaltet. Dann starte ich Google Play Music und das Ding rödelt ohne Ende. Deswegen hab ich es bei mir so gemacht, ja. Diese Erweiterung ist deaktiviert, ja. Dann kann ich Google Play Music aufrufen, ohne dass der anfängt, bei mir die Festplatte umzukrempeln und die Performance runterzuziehen, ja. Und nur wenn ich dann tatsächlich ein Lied hochladen möchte, dann gehe ich wieder in die Einstellungen von dieser Extension, ja, von diesem Add-on und aktiviere dann dort dieses Add-on, ja, und lade dann nochmal die Google Plus Seite, die Play Music Seite erneut. Und dann fangt er an zu rödeln und dann ist mir's egal, dann lade ich die Dinger hoch. Dauert übrigens Ewigkeiten. Ja, also ich hab wirklich eine schnelle Übertragungsrate. Ja, Upload sogar 18 Megabit und die kann ich auch voll ausreizen, aber es dauert ewig. Ja, die Server von Google, die Songs entgegennehmen, sind grottenlangsam. Das ist mir schon öfters mal aufgefallen. Ja. Ich kann es gar nicht so verstehen, was da los ist. Aber in der Zeit, in der ich zwei normale Lieder 8 Megabyte, sagen wir mal, hochgeladen habe, habe ich ein komplettes 150 Megabyte YouTube-Video hochgeladen. In derselben Zeit. Was soll denn das? Das ist doch ein Scherz, oder? Und die YouTube-Server sind nicht unbedingt die schnellsten beim Hochladen von Videos. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber das ist ja glaube ich, auch ein bekanntes Problem. Wenn ich die Upload-Rate wird noch nicht mal annähernd erreicht, das hängt aber eben dann nicht bei mir, sondern das hängt an den langsamen Servern von Google. Ja. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Stellt euch mal vor, ihr setzt einen Computer neu auf, ja, oder ihr habt eine neue, ihr fangt neu an mit Google Play Music und wollt eure Musikbibliothek übertragen, ja, habt auf dem Computer 80 oder 100 Gigabyte, das ist heute gar nichts mehr, ne? Im FLAC-Format beispielsweise, so dann, und Google Play Music akzeptiert FLAC-Format, so dann lädt er dir hoch, ja, ja, so in einer, so einem Monat oder so seid ihr dann fertig, ne, mit eurer, wenn überhaupt, ja, mit eurer Übertragung. Das ist echt, das ist wie 2000, ja, Jahr 2000. Ja. Naja. Ja, dann gibt's noch so ein paar Sachen, Gapless Playback und so, ja, fehlt auch noch, jedenfalls funktionsfähig. Ich meine, insgesamt, jetzt habe ich hier natürlich groß gejammert, ich finde die Google Play Music App eigentlich gar nicht so schlecht, die sieht auch optisch erstmal, ja, am Anfang richtig gut aus, nur die Menüs sind zu weit verschachtelt, es sind zu viele Funktionen, die eben für den normalen Benutzer vollkommen uninteressant sind, aber die im Weg sind. Und dabei hätte ich doch eigentlich gerne sowas wie bei dieser, ja, das, was dieser momentan auch bewertet, in dieser Flow, ja, wo man, ich meine, Google weiß alles über mich. Die wissen auch, was für eine Musik ich mag. Das tue ich immer schön, ja, mit Daumen hoch, Daumen runter, ja, bewerten. Und wenn ich dann halt auch mir, also in den vorgeschlagenen Playlists guck, ja, das stimmt auch dann, ja, aber hier, ich möchte einen Play-Button haben, ja. Ich möchte einfach, ja, jetzt Musik spielen, ja. Und zwar die ich mag. Und sonst nix. So soll das sein, ja. Also, es ist noch so viel zum Verbessern an der Google Play Music App. Auch wenn sie ziemlich gut ist und sie muss aufgeräumt werden. Sowohl Speicherplatzbedarf als auch Bedarf von den einzelnen Funktionen. Ja, und es muss auch eine neue Priorität geben. Das heißt, Funktionen, die besonders wichtig sind, müssen auch anders angeordnet werden als Funktionen, die eben nicht so wichtig sind. Ja. Gut, wow, jetzt habe ich auch schon lange geredet über diese beiden Themen. Ein kleiner Tipp habe ich übrigens noch, wenn mal wieder auch die Google Play App, Play Music App zählt dazu, ja. Wenn mal wieder Apps abstürzen oder öfters mal Fehler produzieren, kann es einmal daran hängen, dass euer Speicher recht knapp ist, dann stürzt Android nämlich permanent ab, öfters ab jedenfalls. Das kann drastische Ausmaße annehmen. Wenn einzelne Apps abstürzen, zählt es aber genauso. Dann ist mal Zeit für den Cache-Speicher zu löschen. Den Cache-Speicher, das findet ihr normalerweise, ich habe es leider auf Englisch stehen, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Das findet ihr in den Einstellungen unter Storage. Ja, das variiert ja auch von Smartphone zu Smartphone. Und dann seht ihr aufgelistet zu Apps, Images, Videos und so weiter und so weiter. Und dann ganz unten ein Menüpunkt Cached Data. Ja, und ich gehe jetzt mal von Android 7.1 aus. Wenn ihr da dann auf Cached Data drückt, ja, bei mir ist der Cached Data momentan 4,76 Gigabyte. Gigabyte. Ja. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr einfach den Cache-Speicher von allen Anwendungen schnell löschen. Warum? Was ist der Cache-Speicher? Macht das irgendwas jetzt am Programm durcheinander? Nein. Der Cache-Speicher sind wirklich nur temporäre Dateien, die gespeichert werden. Das hat auch nichts mit dieser heruntergeladenen Musik zu tun, beispielsweise, die jedenfalls die, die ihr in den Playlists auf Play Music speichert, ja. Das sind Daten, die werden abgelegt. Zum Beispiel, der Chrome Browser legt Daten ab im Cache-Speicher. damit, wenn ihr diese Seite besucht, damit nicht alles komplett neu geladen wird, sondern der prüft nur, ob es da eine Änderung gab und lädt dann die Daten, wenn es keine Änderung gab, nicht aus dem Internet, sondern aus eurem Cache-Speicher. Das spart natürlich Traffic, ja, und ist auch schneller. Mhm. Von daher ist es eine vernünftige Sache. Nur gerät das Ganze ganz schnell außer Kontrolle. Ein richtiger Cache-Speicher-Fresser ist zum Beispiel Google Fotos. Google Fotos haut rein ohne Ende, für zum Beispiel für die ganzen Thumbnails. Wenn ihr einmal in der Bibliothek durchgeblättert habt, ja, und seid dann ein Jahr zurückgegangen oder 2 Jahre oder 3 Jahre oder 4 Jahre, dann hat er die ganzen Thumbnails von 4 Jahren in eurem Cache-Speicher. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das dann bedeutet, ja, nämlich sehr, sehr, sehr, sehr viel Speicherplatzverbrauch. Ja. Und ich rufe die jetzt gerade mal auf. Ich habe zwar vor nicht allzu langer Zeit den Cache-Speicher gelöscht von Google Fotos. Ist also nur wenige Wochen her. Moment. Wo haben wir es denn? Ist nicht nur Google Fotos, sondern nur der Fotos, glaube ich. So, ja, genau. Ah, das ist ja praktisch, da wird schon gar nicht mal angezeigt. Moment mal. Ah, doch, hier, ja. Also, wie gesagt, so eine Woche ungefähr, 2 Wochen, ja. Und der hat schon wieder 595 Megabyte Cache-Speicher. 595 Megabyte! In 2 Wochen. Maximal, ich glaube, es war sogar nur 1 Woche. Was soll denn da? Unfassbar ist das mal wieder. Und so könnte man jetzt hier grundsätzlich durchgehen. Gut, dass beim Chrome-Browser vielleicht ein bisschen mehr ist. Na, das könnte man zumindest meinen. Chrome-Browser benutze ich oft. Habe ich auch den Cache-Speicher nicht so oft zurückgesetzt. Also es muss schon etliche Monate sein. Da ist es auf einmal nur 483 Megabyte. Also das seht ihr immer, was Fotos frisst an Cache-Speicher. Ja. Aber immerhin, da schon mal 430 Megabyte, dort 500 so und so viel Megabyte, ja. Ruckzuck kann man das erste Gigabyte voll. Und bei einigen Apps ist das absolut, bei einigen Telefonen ist das absolut Horror, ja. Die ja eh schon knapp bemessen sind mit Speicher. Und deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn man öfters mal den Cache-Speicher löscht. Übrigens hier bei Allo, ja, ist der Cache-Speicher 339 Megabyte groß. Auch das ein Rekord. Ja. Braucht aber keine Angst zu haben. Wenn ihr den Cache-Speicher löscht, passiert nichts. Eure Daten von den Apps, das heißt zum Beispiel Nachrichten, Einstellungen und so weiter, die sind nicht verloren. Die sind noch drin. Das sind nämlich die App-Daten. Ja. Das hat nichts mit den Cache-Daten zu tun. Cache-Daten könnt ihr immer ohne Probleme und ohne, dass ihr irgendwie da, dass irgendwas verschwindet oder so von eurem Smartphone löschen, ja. Und das hilft bei vielen Apps schon deutlich, denn manchmal verhaspeln sich Apps auch im Anlegen von diesen riesigen Cache-Datenbanken, ja. Und, dann wird zum Beispiel auch Thumbnails werden dann zum Beispiel nicht mehr richtig aufgebaut, ja, oder sind falsch, das habe ich auch schon erlebt, dass die sogar falsch angezeigt werden, also eine falsche Bilddatei als Thumbnail und hinter diesem falschen Thumbnail steckt sich dann die richtige Fotodatei. Alles schon erlebt. Außerdem stürzen Apps halt auch mal ab, wenn der Cache-Speicher fehlerhaft angelegt ist. Ja, klar, Exceptions, ne, und so weiter. Einfach löschen und dann laufen die Apps aus zwei Gründen oftmals dann wieder reibungslos. Erstens, weil der Datenmüll der Apps weg ist und zweitens, weil mehr Speicher frei ist. Und damit habt ihr 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn natürlich alles nichts nützt, ja, dann vergewissert euch, dass ihr ein Cloud-Backup habt und löscht die Daten, aber nur dann in eurer App, bei vielen Apps müsst ihr dann euch zum Beispiel, also euren Kontodaten zum Beispiel neu angeben oder so. Bei Google Apps braucht ihr das natürlich nicht, weil die holen sich natürlich die Kontendaten aus der Einstellung von Android. Ja. Aber die Einstellungen gehen dann verloren. Da müsst ihr dann eben bei den Settings nochmal gucken und dort eben neu einstellen. Hm? Und das ist sozusagen das letzte Mittel, um die App wieder zum Laufen zu kriegen. Normalerweise sollte das denselben Effekt haben, wie wenn ihr die App komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Ja, sogar noch mehr, seit es dieses Cloud-Backup gibt. Stellt ja Google bei der Neuinstallation einer bereits schon mal installierten App, ja, die alten Einstellungen wieder her. Somit könnte der Fehler also wieder auftauchen. Ja. Deswegen App-Daten löschen und dann ist die Chance groß, dass alles wieder funktioniert. Das aber bitte nur tun, wenn es nicht anders geht. Und es muss euch klar sein, dass dann tatsächlich Daten weg sein können von dieser App und ihr euch auch neu anmelden müsst. Ja. Während ihr, wenn ihr die Cache-Daten löscht, also sicher sein könnt, dass dann nichts mehr passiert. Sonst. Gut, dann komme ich mal endlich zu den News. Ich glaube, da muss ich mir jetzt ein bisschen beeilen. Wir sind jetzt schon 3/4 Stunden immer noch bei den Themen. Wow, Entschuldigung. Die Android-Emojis haben mich total aus dem Konzept gehauen. Ja. LeEco entlässt viele Mitarbeiter. Da habe ich schon mal drüber berichtet, dass es LeEco gar nicht so gut geht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die 70% der US- Belegschaft gekickt haben. LeEco scheint es also wirklich momentan ziemlich übel zu gehen. Vielleicht auch eine Umstrukturierung, dass sie sich auf den chinesischen Markt vielleicht mehr konzentrieren wollen wieder und es damit Xiaomi gleich tun. Auf jeden Fall schade, dass hier, muss man ganz klar sagen, LeEco auf dem US-Markt wohl nicht mehr viel zu melden hat dann. Und das wird sicherlich sich dann auch diese Welle dann nach Europa fortsetzen. Man kann darüber streiten, viel Stellenwert hat LeEco doch nicht, aber ich habe das immer so als Alternative gesehen. Die wird einem dann wohl jetzt nicht mehr ganz so gut schmecken. Hm. Naja. Sony stoppt die Premium-Standard-Linie. Was ist das? Also es gibt ja ein ziemliches Tohuwabohu bei Sony. Ja, da gibt es diese Flaggschiff-Modellen, die Premium-Standard-Models und die Mid-Range-Modellen. Zu den Flaggschiffen gehört das X-Performance und das XZ, während die Premium-Standard-Modelle X und X-Kompakt sind. Die Mid-Range-Modelle ist dann das XA, XA Ultra und ES. Ja, oder E5, so. Die Premium-Standard-Modelle wie X und X-Kompakt werden dann verschwinden. Es wird dann nur noch die Flaggschiff-Modelle geben und die Mid-Range-Models. Ja, die nennen das Mid-Range, ich nenne das aber Low-End. Ja, sorry, aber so ist es, muss man realistisch sein. Ja. XZ Premium, XZS, das werden dann die im 2017 die Flaggschiff-Modelle sein und XA1, Ultra XA1 und L1, das sind die Low-End-Geräte von Sony und zwischendrin wird es nichts mehr geben. Jetzt hört sich das erstmal besonders schlimm an. Ich find's aber gar nicht so so tragisch, denn diese X und X-Kompakt-Modelle war halt, sage ich mal, immer das Problem, dass es ja eben kein High-End war, aber auch kein richtiges Mid-Range. Ja, das heißt, preislich hat es auch so zwischendrin gelegen. Aber oftmals war dann halt die Realität so, man hatte Midrange zum Preis von den High-End-Geräten anderer Hersteller und dann eben die Flaggschiff-Modelle, die Premium-Geräte sogar nochmal einen Batzen teurer. Jetzt ist es eigentlich besser abgesteckt, ja. Man sieht hier also die Premium-Modelle preislich natürlich auch Premium, ja, während dann eben die Low-End-Geräte deutlich geringer sind und somit dann vielleicht auch, und da ist dann eben meine Hoffnung, dass dann eben statt Low-End tatsächlich aber auch Mid-Range-Geräte dabei sind, weil es da ja eine Kluft gibt. Ja, also da müssen die dann gucken, dass die schon für diesen niedrigen Preis, wie nennt man das? Price Ranges, ja, Ranges. Ich weiß nicht, ich kann den deutschen Ausdruck nehmen, was ist denn los mit mir? Also, naja, egal. Dass da dann eben an der oberen Kante vielleicht dann doch ein gutes Mid-Range-Modell ist. Vielleicht ist ja das XA1 Ultra so eins, ja. Die Ultra-Geräte sind ja gar nicht so schlecht normalerweise. Und die könnten vielleicht ja nicht als Lippenfüller dienen, aber eben bis zumindest mal bis zu der Grenze, wo es eben preislich zur Schmerzgrenze kommt, ja, dass die dort eben angesiedelt sind. Ja. Das heißt, ausreichende Qualität zum Superpreis, aber dann kommen die Flaggschiff-Modelle gleich, wo eben ja Superleistung, aber auch extrem hoher Preis. Ja. Gut. Die sind übrigens deswegen so darauf gekommen, weil die sich nämlich angeguckt haben, was wird verkauft, ja, und dann sieht man ganz klar, dass zum Beispiel außerhalb Japans 60% Flaggschiff-Modelle verkauft werden, aber nur 31% die Premium-Standard-Models, die also wo jetzt wegfallen, ja. In Japan waren es übrigens sogar bei den Flaggschiff-Modellen 104%, also mehr als erwartet, ja, 85% von diesen Premium-Standard-Modellen. Ich komme gleich nochmal dazu wegen den Zahlen. Ja. Und die weltweite, also Japan und Rest der Welt, ja, kombiniert, Flaggschiff-Modellen 88%, Premium-Standard-Modellen 43%. Das ist jetzt nicht der Anteil, sondern das ist der Anteil, den man bekommen hat, also nicht der Marktanteil, sondern der Anteil, den man bekommen hat von dem, was man sich erhofft hatte, dass man bekommt. Deswegen auch 104% bei den Flaggschiffmodellen in Japan. Also mit 100% hat man gerechnet, aber es wurden mehr, als man gerechnet hat. Ja. Und wenn man da dann das sieht, beispielsweise, dass eben hier weltweit im Schnitt gerechnet nur 43% erreicht wurde von den Zielen bei den Premium-Standard-Modellen, ja, kann man sich natürlich vorstellen, dass genau deswegen dieser Bereich wegfällt, weil im Prinzip das weit, weit hinter den Erwartungen zurückliegt, gelegen hat, was eben sich Sony sich selbst hier gesteckt hat. Und deswegen wird es eingestampft. Google Fotos, eine neue Funktion, die, naja, mehr verwirrt als nützt. Google Fotos wird zu dem, was ich eben bei Google Play auch kritisiert hat. Ja, da wird jetzt Google Fotos langsam dazu. Immer mehr Funktionen, die nur ein Bruchteil der Nutzer brauchen, aber es fängt an, richtig unübersichtlich zu werden bei Google Fotos, und das wird jetzt in einem Schlag noch weiter verstärkt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal geguckt habt, wenn ihr in die Alben reingegangen seid, in die Albenansicht, dann habt ihr ein totales Chaos. Oben gibt's Share, Places, Things, ja, wo ihr dann horizontal scrollen könnt, dann unten Fotos on Device, wo ihr horizontal scrollen könnt, und dann nochmal unten Albums, das wird dann aber vertikal gescrollt, ja. Um Himmels Willen, ja. Und es ist so durcheinander, auch wenn ihr Alben auswählt, zum Beispiel wenn ihr jetzt Fotos teilen wollt, ich komme gar nicht mehr an dieses Album ran, in den ich diese Bilder ablegen will, da muss ich über Umwege, über die Library gehen, dort das Bild auswählen und dann das Plus oben betätigen, um zum Album hinzuzufügen. Bei der Schnell-Hinzufüge-Funktion sozusagen bei den Alben haben die tatsächlich nur noch, ich glaube, 10 Alben, die letzten 10 Alben drin, aber nicht die letzten 10 Alben, wo was hochgeladen wurden, sondern die letzten 10 Alben, die man frisch neu erstellt hat. Also ist natürlich das wichtigste Album bei mir, so weit hinten, dass es gar nicht mehr angezeigt wird. Also muss ich immer über die Library gehen, kann nicht mehr direkt dort was hineinsharen. Also das ist richtig unübersichtlich, umständlich geworden, ja. Und jetzt geht's los, jetzt kommt Google Fotos und macht eine Archivfunktion für das Archiv. Ja, denn eure Foto-Library, das ist euer Archiv. Und dann habt ihr Playlisten, Alben, nicht Playlisten, sondern Alben, die ihr machen könnt, ja, wo ihr dann speziell eben was sammeln könnt, etc. Ja. Und dann eben dieses Album teilen oder auch was weiß ich, was ihr eben damit machen wollt. Ja, angucken, wunderbar. Und die Library, das ist einfach das Archiv. Das sind alle eure Aufnahmen drin. Das ist doch wunderbar. So ist das alles okay. Kein Thema. So, jetzt habt ihr ein Archiv für das Archiv. Also ein Archiv für die Library. Wenn ihr also jetzt Bilder habt in der Library, dann könnt ihr auch sagen, nee, das soll jetzt nicht mehr in der Library angezeigt werden, also nicht mehr im Archiv, sondern im Archiv. Ja, also in einem separaten Archiv, weg aus der Library. Ja. Zwar, wenn ihr nach Bilder sucht, ja, dann wird das auch angezeigt werden. Die Bilder werden auch nicht aus allem rausgenommen, aber sie erscheinen eben nicht mehr in der Bibliothek. Verwirrung, perfekt. Ja, also ich gucke mir dann meine Library an und okay, Moment mal, ich hatte doch irgendwo, ach so, das hatte ich ja archiviert. Ja, mal ins Archiv gehen, nochmal alle angucken. Ja, jetzt habe ich schon zwei Libraries, die ich angucken muss, bei mehreren 100 Fotos im Monat, die ich mache. Das ist natürlich wunderbar. Ja, da habe ich ruckzuck, kann ich dann meine Zeit damit verbringen, Fotos zu suchen. Ja, ich weiß, die Fotosuchfunktion ist zwar ganz gut, aber ich habe gern mal einen Überblick so von den letzten Fotos. Also ich werde diese Funktion definitiv nicht nutzen. Aber ich befürchte, dass eben die Leute, vor allem die Anfänger, die das eben nicht anders dann kennen, die werden keine so schöne Übersichtlichkeit mehr haben in ihrer Library, weil die werden auch irgendwie immer wieder Bilder übersehen oder sich nicht mehr dran erinnern, ja, beim Durchblättern von dieser Bibliothek. Ja. Stellt euch mal vor, das ist wie so ein Fotoalbum. Jetzt sagt ihr aber, okay, das nehme ich aber aus dem Fotoalbum raus, ja, und schmeiße es in den Karton. So. Jetzt geht ihr allen Bilder durch. Ne? Jetzt habt ihr ein Fotoalbum. Wunderbar, schön. Aber Moment, da war doch noch was. Ne? So, dann sucht ihr euch mal die Kartons durch. Ne? Kacke. Entschuldigung, aber was anderes fällt mir nicht mehr dazu ein. Funktion, die niemand braucht. Ja, es wird allerdings benutzt werden, wie gesagt, und dann wird die Verwirrung perfekt sein. Die Leute werden das als gegeben zwar hinnehmen, aber sie werden dann eben verwirrt sein und es ist nicht mehr klar und deutlich, diese Benutzung. Aber dieser Trend hat sich ja schon abgezeichnet in den letzten Monaten. Immer wieder neue, unsinnige Updates für Google Fotos, statt alte Bugs zu Beseitigung, denn immer noch werden Bilder aus meiner richtigen Library im Netz, in der Cloud gelöscht, ja, wenn ich hier über Speicher freigeben gehe, ja, und dann sind noch etliche drin, die eben, wo es eben heißt, die wurden nicht gesichert. Das stimmt aber nicht, die wurden gesichert, das kann ich überprüfen, wenn ich mit dem Webbrowser in die Bibliothek gehe, da sind diese Bilder drin. Ja, also wurden die auch tatsächlich per Backup gesichert. Wenn ich die aber auf dem Gerät lösche, verschwinden die auch aus der Bibliothek im Netz und sind weg. Ich weiß nicht, wie viel 100 Bilder ich in den letzten Monaten davor verloren habe, also bevor ich das erkannt habe, diesen Fehler. Jetzt muss ich natürlich ganz, ganz umständlich alles handhaben. Ja. Übrigens reicht es nicht, diese Bilder einfach nochmal hochzuladen, dann hat man die nämlich doppelt drin. In der Bibliothek erstmal, ja, und totales Chaos, totaler Wahnsinn, ja. Es funktioniert alles hinten und vorne nicht mehr. Und Leute, ich habe einen Google Pixel, ich möchte gar nicht erst wissen, wie das funktioniert bei Geräten, die nicht offiziell von Google sind, wo noch andere Fotobibliotheken drauf sind, wie zum Beispiel bei Samsung. Das muss ja ein totales Chaos sein für die Leute, die wissen ja gar nicht mehr, wo ihre Bilder überhaupt, wann überhaupt sind. Nein. Echt, Wahnsinn. Google, mach deine Hausaufgaben, kümmere dich um die Bugs und hör auf, immer mehr Funktionen in die Apps reinzupressen, so dass am Schluss so viele unnütze Funktionen drin sind, dass alle Leute verwirrt sind und einfach keinen Spaß mehr daran haben. Ja. Das Mofi Juice Pack, ja. Das ist, weil ich gerade schon ein paar Mal jetzt heute vom Google Pixel gesprochen habe, ist eine Erweiterung fürs Pixel XL und zwar ein Case, also eine Schutzhülle mit integriertem Akku. Und nicht nur das, das hat sogar noch ein integrierter Wireless Charger drin. Also wenn ihr diese Hülle benutzt, könnt ihr das sogar wireless aufladen dann. Und ihr habt noch sage und schreibe 3450 mAh mehr Power. Damit wird es richtig gut. Klar, es macht das Telefon dicker, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich wollte es sofort bestellen. Ja, das ist Juice Pack. Aber, da hatte ich erst eine ganz komische Fehlermeldung bekommen und dachte, was ist denn da los? Also musste ich mal mit Mofi in Kontakt treten und die haben mir dann auch zurückgeschrieben nach meiner Anfrage, weil ich das doch gern bestellen möchte. Zu dieser Zeit verkaufen wir das Google Pixel XL Juice Pack nur innerhalb der USA. Ja? Wir haben bisher keine Pläne, dies außerhalb der USA zu tun. Wenn irgendwelche Updates kommen betreff dieses Problems, wird man die über den Newsletter von Mofi bekannt geben. So. So viel zu dem Thema. Also irgendwie, nicht, dass die Firma grundsätzlich nicht nach Europa verkauft. Nein, die haben einen Europa-Store, einen EU-Store und die verkaufen auch diese Juice-Packs für iPhones in Europa. Aber für Google Pixel-Geräte verkaufen die nicht in Europa. Was, okay. Gut. Ich behalte jetzt mal meinen markigen Kommentar für mich. Stattdessen, Leute, rufe ich euch dazu auf, ja, geht mal hin und schreibt den Leuten, dass die wissen, dass hier es Leute gibt, die das beste Battery Pack, das es auf dem Markt gibt für ein Google-Gerät, dass die Leute das auch für Deutschland haben wollen. Ja. Also nochmal, ihr habt einen riesen Akku dabei, ja, von der Kapazität her, ist noch relativ schlank, also ihr müsst keine Powerbank mit rumschleppen, ja. Wireless Charging wird damit ermöglicht, und zwar ihr könnt nicht nur den Akku könnt ihr damit wireless chargen, sondern auch euer Smartphone komplett durchladen mit Wireless Charging. Das ist ja für viele ein Hauptargument, ja. Das ist ein Traum für viele. Gerade im Auto zum Beispiel. Es ist auch so, es hat einen USB-C-Anschluss, ja, klar, der wird auch durchgeschleift. Das bedeutet, wenn ihr da das reinsteckt, ja, euer Ladegerät, dann wird zuerst das Google Pixel XL-Gerät geladen und wenn das voll ist, dann lädt er den Zusatzakku noch voll. Alles in einem Rutsch. Egal, ob ihr jetzt per USB-C auflädt oder ob ihr das per Wireless Charging macht. Genauso läuft es ab. Das Case ist übrigens sehr robust, ist auch extra so konstruiert, dass es auch vor Fallschäden schützen kann. Ja, da haben die aufgepasst drauf, dämpft also den Fall ab. Und ihr habt sogar hinten eine Anzeige dran, da könnt ihr drauf tippen, dann kriegt ihr angezeigt, wie viel Kapazität noch in dem Zusatzakku drin ist. Also absolut genial, meiner Meinung nach. Und das Teil muss einfach nach Europa kommen. Deswegen meldet euch doch mal und schreibt mal an Mofi. Vielleicht nützt es ja, wenn viele Leute da hinschreiben. cs@mofi.com, cs@mophie.com. Ja? Und Link findet ihr allerdings auch noch in den Shownotes. Müsst ihr also jetzt euch nicht merken. In den Shownotes gibt's das auch. So, in Russland kann man nun mit Android Pay bezahlen. Ist das nicht schön? Ja. In Russland. Ja, ihr habt es richtig gehört. In Russland. Wir hatten doch mal das Bild von, in Russland, so ein bisschen, von Techniker ist immer so ein bisschen im Nachteil und so. Ja, ja, das hat sich wohl schon lange geändert. Ja, in Russland, in jedem Bus gibt's Wireless LAN, Wi-Fi. In jedem Bus. Also Linienbus wohlgemerkt. Und jetzt eben auch Android Pay. Google hat es offiziell gestartet. Congratulations to Russia. You have arrived in the future. Oder eigentlich sollte man sagen in the present. Ja. Wir hängen das noch ein bisschen hinten dran. Bei uns gibt's immer noch kein Android Pay. Ja, das ist natürlich doppelt schlimm, weil jetzt auch gleichzeitig Android Pay, also Google bekannt gegeben hat, dass Android Pay nun auch mit PayPal funktioniert, Leute. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal mehr eine Kreditkartennummer geben für Android Pay. Ihr könnt über PayPal bezahlen. Wie genial ist das denn? Ihr geht ins Geschäft, ja, zahlt über NFC und dann wird es über PayPal abgebucht. Genial. Ja. Super genial. Das hat, ich meine, gut, PayPal ist immer wieder in der Diskussion, klar, für mich ist es PayPal eine Offenbarung, weil ich darf ganz flexibel sagen kann, okay, hier soll über Kreditkarte abgehen, soll vom Bankkonto abgebucht werden, soll von vom Guthaben abgebucht werden, ja. Also all das ist möglich. Man muss PayPal ja noch nicht mal hier zum Beispiel die Bankverbindung preisgeben oder sonst irgendwas, ja. Sondern man kann einfach per Guthaben arbeiten, ja, und dort Guthaben aufladen, und schon könnt ihr quasi im NFC bezahlen, ohne Kreditkarte, ohne Bankkonto, mit eurem PayPal-Account. Ja, das ist super. Ja, also ich finde es gut, aber wie gesagt, PayPal, Android Pay bei uns eben noch nicht verfügbar. In Russland geht's, wunderbar. Ich glaube, ich ziehe nach Russland. Xiaomi hat auch das Mi Max 2 vorgestellt mit einer 5300 mAh Batterie, also Akku, ja, Battery, ne, in Englisch. Ich glaube, Akku sollte man auch bei uns endlich mal verbannen, ja, der Ausdruck. Da braucht man so ein Case vielleicht nicht unbedingt, ja. Allerdings hat es auch ein 6,44 Zoll Full HD Display, was natürlich auch ein bisschen Strom frisst, so eine Größe, ganz klar. Hat damit aber immerhin noch 18 Stunden für Videoausgabe dauernd, ja, oder 21 Stunden GPS-Navigation. Das dürfte äußerst interessant sein für Geocacher. 21 Stunden GPS-Navigation, damit kommen wir schon in den Bereich eines Garmin. Ja, und wenn ihr dann noch eine Powerbank mitnimmt, dann braucht ihr eigentlich euren Garmin gar nicht mehr, sondern damit könnt ihr loslegen. Wahnsinn. Quick Charge 3.0, ja, heißt in einer Stunde 68% voll. Das ist ja auch schon mal gut. Ja. Apropos Moment. So, jetzt kann man meinen Pixel anschließen. Geht nämlich gleich noch Pokémon spielen. Und MicroSD-Karte kann man auch benutzen. Der Prozessor ist nicht ganz so stark, ein 625er Snapdragon, also eher so Midrange-Bereich angesiedelt. Da 12 Megapixel Kamera hinten mit Sony IMX386 Prozessor, 5 Megapixel Kamera vorne. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, das Wichtigste. Genau, ist der Speicher, also trotzdem etwas niedrigeren Prozessortypen ist das also schon am oberen Ende vom von der Midrange anzusetzen, weil ich sag immer, CPU-Power ist nicht das Nonplusultra. Viel, viel, viel wichtiger als die CPU-Power ist der Speicher. Und da fängt's dann an, 4 GB Speicher und 64 GB Storage, ja. Das dürfte ausreichend sein, ja, 64 GB zwar ein bisschen knapp bemessen, aber die 4 GB gehen noch in Ordnung. Für, haltet euch fest, umgerechnet $250. Ja, ich weiß, ihr könnt euch nicht mal am Stuhl halten, das ist noch gar nichts. Es gibt noch ein 128 GB Modell für $290. Leider, ich habe es ja schon mal gesagt, Xiaomi ist international nicht ganz up to date. Das heißt, die haben genau wie jetzt Leeco offenbar auch Probleme oder Kapazitätsprobleme, die Geräte herzustellen in Stückzahlen. Jedenfalls sind die Geräte im Moment nur erhältlich in China. Dass die außerhalb von China mal erhältlich sein werden, offiziell, ist eher unwahrscheinlich. Ja. In Indien werden die auf jeden Fall auch rauskommen. Aber ich denke, vielleicht sollte man damit mit einem Import liebäugeln, was ich leider noch nicht in Erfahrung bringen konnte, ob das entsprechende LTE-Band, das in Europa genutzt wird, hauptsächlich, dass es auch funktioniert mit der importierten Version. Also da bitte noch Vorsicht sein. Ansonsten ist es natürlich der absolute Hammerpreis. 290 Dollar für so ein Gerät. Übrigens auch mit USB-C-Port. Ja. Das, muss ich sagen, ist absolut der Hammer. Und das ist eigentlich ein sicherer Kauf, wenn es das gäbe, außerhalb von China, ja, ohne Import. So muss man halt überlegen, ja. Die ganzen anderen Sachen wie Fingerabdruckscanner und so weiter, das ist alles auch mit vorhanden da drin. Und Xiaomi kennt man ja. So, dann noch was. Crazy Taxi gibt's momentan im Store kostenlos auf dem Play Store. Das alte Sega-Spiel, ja. Ich meine, früher hat sich das anders da angefühlt, klar, weil da war die Grafik das absolute Nonplusultra, als es auf den Markt kam, ja, das war absolut irre. Es gab nichts Besseres. Jetzt, naja, durch GTA und Co., ne, ist man halt schon sehr verwöhnt. Trotzdem macht's noch Spaß und so sollten Taxifahrer eigentlich auch wirklich fahren, ja, nur so wird es den Kosten auch gerecht. Ja, die man hinblättern muss, wenn man sich ein Taxi holt. Und Crazy Taxi Classic kostenlos jetzt im Play Store zu bekommen. Yay. So, zur Community, da war nichts los, kann ich auch verstehen bei dem Wetter. Ich schwitze so vor mich hin, ja. Ja, ich kann es absolut verstehen, dass man da nicht unbedingt Lust hat, ja. Aber ich habe was in eigener Sache für die Community. Leute, bitte, bitte Likes, Likes, Likes und abonnieren. Ja, es ist interessant, wenn ich sehe, wie viele Views viele Folgen haben, aber wirklich sehr, sehr wenig Likes. Also in den letzten 28 Tagen gab es sage und schreibe nur 23 Likes. Leute, das ist essentiell für einen YouTube-Channel. Die Likes sind nämlich dafür auch verantwortlich, dass der Channel überhaupt gesucht wird. Mittlerweile kann man ihn sogar finden, wenn man das oben eingibt, The Netcast, ja, findet man das sogar. Das war auch nicht immer. Also, die Likes sind schon ziemlich wichtig, um überhaupt auf YouTube gefunden zu werden. Deswegen, meine Bitte, Likes, Likes, Likes. Wenn ihr so eine Folge auf YouTube anguckt, euch anhört, ja, dann klickt einfach auf den Daumen nach oben. Ja, das ist nur eine Sekunde Arbeit und das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr das macht. Ja. Und klar, wenn ihr das regelmäßig über YouTube hört, dann bitte auch abonnieren. Auch das ist wichtig. Subscriber. Ja, auch danach werden Channels, die Kanäle auf YouTube eben bewertet, ja, und da kriegt ihr dann auch mit, wenn mal, das ist zwar in letzter Zeit nicht ganz so häufig passiert, vorher habe ich es auch hin und wieder mal gemacht, das wird sich auch noch verstärken, dass ich auch Videos in die Feeds reinsetze, beziehungsweise in die Reportagen reinsetze, ich habe ja so eine Reportagen-Playlist, ja. Dort werde ich einiges posten, ja, und auch da würdet ihr dann darüber informiert werden, wenn es da was Neues gibt. Ja. Also das ist schon wichtig, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Also es gibt auf den Netcast-Kanälen mehr als nur Ancast und Rios Wochensicht, die Go-Kantina, Pokémon Go, Netcast beispielsweise, aber auch viele kleine Berichte, die mit Android zu tun haben. Ja. Sprich, wenn ich mal wieder irgendwo ein Unboxing-Video mache, dann findet ihr das in der Reportagen, ja, noch bevor es eingebaut wird, in Ancast, falls es eingebaut wird, ja, kommt dann immer drauf an. Und deswegen Likes, Likes, Likes und abonnieren, besonders wichtig. Und das wäre echt toll von euch. Zum Schluss die App der Woche. Ja, eben schon erwähnt, Pokémon Go. Aber es gibt noch mehr Pokémon als Pokémon Go. Und zwar von der offiziellen Firma, die eben auch Pokémon Go hat. The Pokémon Company. Ja. Und dort gibt's jetzt ein neues Spiel, Pokémon Magikarp Jump. Und das ist der absolute Springer. Ja. Das arme, traurige Carpator. Ja. Oft verkannt, verschmäht, weil es kann eigentlich nichts. Denn ja, es kann den Blatscher als Angriff. Das ist so mitleidserregend, wenn Carpador angreift mit diesem Blatscher, dass man eigentlich schon, ja, Mitleid haben müsste und den Kampf abbrechen müsste gegen das arme Pokémon. Ja, aber nein, die Pokémon-Welt ist hart, ja, und somit wird Carpador immer und immer wieder besiegt. Aber hier gibt's jetzt die Möglichkeit, dass Carpador endlich in höhere Sphären aufsteigt und zum Star wird in internationalen Ligen, ja, die Pokémon-Ligen, nämlich der Carpador-Hochsprung-Meisterschaften. Ja, mit Carpador am höchsten springen. Dazu müsst ihr Carpador fangen, trainieren, füttern, um dann letztendlich in 8 verschiedenen Ligen anzutreten. Während die erste Liga noch recht leicht ist, ahnt man bei der zweiten Liga schon, was allen bevorsteht. Aber bei der dritten Liga, da geht's schon richtig zur Sache und man muss wirklich alle Register ziehen. Ja. Pokémon Magic Carp Jump, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch heißt. Eigentlich müsste es dann Carpador-Sprung heißen, ja, weil Magic Carp ist die englische Bezeichnung für Carpador. Ja. Carpador heißt das Pokémon bei uns. Und ich habe es jedenfalls verlinkt, da findet ihr das schon, die richtige Version dann. Jedenfalls, wenn ihr die trainiert und die wachsen, dann werden auch bestimmte Muster freigeschaltet. Sogar spezielle Farben kann das Carpador annehmen. Normalerweise, also die sind selten, ja, normalerweise hat es ja so vorgeschriebenes Aussehen, wie alle Pokémon, ja, aber wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ebenso Zusatz, ja, Bonus, ja, indem ihr eben solche neuen Farben oder so und neue Muster und so bekommt, ja, das wird alles honoriert mit Diamanten und Münzen. Und natürlich ist dieses Spiel ein Free-to-Play-Game. Das bedeutet, ihr könnt es kostenlos runterladen, ihr könnt kostenlos spielen, solange ihr wollt. Kein Problem, da gibt's keine Begrenzung. Wer schneller vorankommen will, kann dann eben wieder In-App-Purchases machen, In-App-Käufe, ja, um sich zum Beispiel mit Diamanten, Coins oder direkt mit Items zu versorgen, um eure Carpadore schneller, stärker, größer zu machen, und das ist wirklich so, ja. Und damit könnt ihr jede Menge Geld loswerden. Müsst ihr aber nicht. Ich habe das ausführlich schon probiert, habe meine Carpador in unendliche Sphären katapultiert, und ihr müsst nicht unbedingt Geld dafür ausgeben, wenn ihr nicht wollt. Ihr braucht allerdings ein bisschen Geduld. Also es ist eben wie immer diese Free-to-Play-Games, entweder ihr bezahlt oder ihr müsst warten, bis ihr wieder weitere Aktionen machen könnt. Wenn ihr geduldig seid, dann ist es allerdings kein Problem. Die Grafik ist, ja, also es haut einem jetzt nicht vom Sockel, aber sie ist auch schön anzusehen, die Carpador. Und die Hintergrundgrafik, übrigens Themes könnt ihr auch nutzen und freischalten während des Spiels, je nachdem, wie ihr in der Liga weiterkommt. Das Aussehen eures Fischteichs, ja, in dem ja die Carpadore sind, ja. Die Namen, klar, die könnt ihr dann auch vergeben. Ich habe da auch ein paar Vorschläge, aber ich glaube, ich mache da ein anderes Posting davon. Das werde ich euch dann noch vorschlagen. Also ein paar Namen von mir, ja, Carpacor, Carpenter, Carpera, Carpokalypse, Carpenecker, Carpinator, ja, und noch so viele andere, die ich mir ausgedacht habe, ja, wie gesagt, ich mache da noch ein Posting drüber. Ja, und Sound ist schön gemacht, allerdings ist die Musik ein bisschen nervig, ich habe sie tatsächlich abgeschaltet, geht zwar ein bisschen Flair vom Spiel verloren, muss ich sagen, aber die es ist nicht ganz so meine Musikrichtung und sie kann wirklich nerven manchmal. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht einzelne Lautstärkeregler gibt. Leider kann man die nur an- und ausschalten. Wenn die Musik etwas leiser wäre und die Effekte etwas lauter, dann wäre das erträglich, aber so, naja, gut, habe ich die Musik eben ausgeschaltet. Ja. Also wie gesagt, viele, viele Dekorationen, Goodies, Erweiterungen, Pokémon, die dann Carpador unterstützen. Pikachu ist zum Beispiel von Anfang an dabei, um Carpador zu unterstützen und anzufeuern. Ja. Können allerdings auch andere Pokémon auftauchen, die Carpador helfen. Ja. Denn jeder hat Mitleid mit Carpador. Ja. Carpador. Und deswegen hat das Spiel absolut eine tolle Motivation für mich als Pokémon-Fan natürlich. Das schlägt sich auch in den Bewertungen nieder. Von 111.000 Bewertungen kommt es auf 4,8. Leute, das ist mal nicht schlecht. Das ist mal wirklich gut. 93.000 5-Sterne-Bewertungen. Irre. Und so muss ich sagen, da bin ich auch einer davon. Ja. 5 Sterne auf jeden Fall von mir. Und deswegen auch App der Woche. Pokémon Magikarp Jump oder wie auch immer das in Deutsch heißt. Ist jedenfalls verlinkt. Und yep. Allerdings werde ich jetzt nachher wieder Pokémon Go spielen. Das ist so für zwischendurch. Ja, wenn ich daheim bin. Pokémon, überall Pokémon, genau. Aber jetzt hat sich ausgefangen, denn wir sind am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Community auf YouTube, The Netcast, könnt ihr oben in der Suche eingeben. Da findet ihr hoffentlich auch den Channel. Und dort gibt's auch die Diskussionsecke und auch natürlich die Kommentare zu den einzelnen Video- bzw. Audiobeiträgen, die ihr dort loswerden könnt. Das freut mich immer besonders. Und die Links und weitere Informationen, heute auch wieder besonders wichtig, ja, findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.